Willkommen zum Hörspiel. Wir freuen uns, Ihnen heute eine noch hörbar gut erhaltene Produktion aus dem Jahr 1946 vorstellen zu können. Agamemnons Tod von Gerhard Hauptmann aus seinem Alterswerk der Atriden-Trilogie. Das Hörspiel wurde noch im DIAS, dem Drahtfunk im amerikanischen Sektor, produziert, Vorgänger des RIAS Berlin, der seinen Sendebetrieb am 5. September 1946 aufnahm. Urgesendet wurde Agamemnons Tod am 28. Juli 1946. Das Hörspiel wird von Hans Korngiebel, Regisseur und Leiter der damaligen Hörspielabteilung, anmoderiert. 1946 hatte der bedeutendste deutsche Dramatiker dieser Zeit, Gerhard Hauptmann, auf dem schlesischen Wiesenstein im hohen Alter seine Augen geschlossen. Die letzten Jahre des Dichters galten der Gestaltung eines Werkes, das inzwischen als Atriden-Tetralogie in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Mit dem verhängnisvollen Opfer der Iphigenie in Aulis beginnt der Dramenzyklus, mit Iphigeniens Heimkehr nach Delphi schließt er ab. Dazwischen steht als ein Mittelglied Agamemnons Tod. Das ungedruckte und unveröffentlichte Manuskript geriet durch glückliche Fügung an die Dramaturgie des damaligen Drahtfunks im amerikanischen Sektor Berlin. Am Tage, da sich die Erde von Hiddensee über dem Sarg des Dichters schloss, ging sein nachgelassenes Werk über den Sender. Eine Welturssendung also. Glückhafte Seltenheit in der Geschichte des Rundfunks und angesichts eines solchen Autorennamens. Es war damals die erste Hörspielsendung unserer Station. Mit dem Urstoff aller europäischen Dramenkunst, mit einer freien Ausdeutung der Atriden-Tragödie in vier Stücken, hatte das Gesamtschaffen Gerhard Hauptmanns sein klassisches Finale gefunden. Der Dichter, der als Naturalist begann und den Naturalismus zum Siege führte, versenkte sich in seinen letzten Schaffensjahren ganz ins Archaische. Seine Sprache erhält ein volltöniges Pathos, als ob sie die skandierende Klanggewalt des Griechischen auf das Deutsche übertragen wollte. Sie ist großtönend und suggestiv. Die Magie des Versklangs obsiegt auch in Phasen, in denen der dramatische Fluss ein wenig zu versickern scheint. Das gilt vor allem für das letzte Stück der Atriden-Tetralogie, für Agamemnons Tod. Gerhard Hauptmann benutzt den archaischen Stoff nicht etwa wie Jean-Paul Sartre oder O'Neill, um auf komplizierte Art zu philosophieren oder zu psychologisieren. Er verkündet im Sinne der antiken Dramatik das unerbittliche Walten der Moira, heraufbeschworen durch Untaten und durch frevelhafte Unterlassungen. Durch Agamemnons Tod läuft die drohende Vorhersage des nahenden Verhängnisses, ein Untergangsomen, das Gerhard Hauptmann, wie wir annehmen dürfen, auf die eigene Epoche, auf Deutschland bezieht, in der Art eines Sehers. Der Opfergang Iphianassas, durch den Agamemnon und seine Argiver sich den Sieg sichern wollen, wird trotz der gewonnenen Kriegsschlacht schließlich zum Verhängnis der Sieger. Eine deutliche Bezugnahme. In Iphianassa symbolisierte sich für Gerhard Hauptmann, nicht ganz im Sinne des antiken Vorbildes, alles Menschenleben, durch dessen Opferung verwegene Kriegsfahrer ihr Glück gewinnen möchten. Der Dichter, der in seinem Heim im Riesengebirge, fern von den Kriegsschauplätzen, sein Werk vollendete, erspürte einen tiefen Sinn im Walten der Moira, im unerbittlichen Ablauf des heraufbeschworenen Schicksals. Thank you. Finsternis einer sternlosen Nacht. Testor, der Tempelwächter, hat auf Kores Altar das Opferfeuer entfacht. An seiner Seite steht Elektra, die Tochter Agamemnons und Klytämnestras. Ab und an zerschneidet Eulenruf die gespenstige Stille. Es düftelt heiliger Rauch, das Opfer lobt. Lass herbstlich frische Trauben drin verzischen. Vielleicht, dass Kore Iphianassa sich im Reich der Tiefe dankbar daran erlabt. Vergib, o Kind, dem Kalchas, meinem Sohn, den Python zwang, sie in die Nacht zu stoßen. Nun geh, und wenn du wiederkehrst, gebrauch mehr Vorsicht als bisher. Der Buhler weilt mit Klytämnestra in des Königs Lusthaus, in Bergen, Wald und Bach, hier nahe bei. Sie betet so wie ich Demeter an, auch Kore, auch um Iphianassa willen. Und oft, du weißt, es wird dies Heiligtum, das sie besonders liebt, von ihr besucht. Sie lügt! Hat Iphianassa nie geliebt. Schon darum nicht, weil sie meinen Vater liebte, der König, mehr beinahe als sich selbst. Allein sie liebte auch den König nicht, schon damals. Ich habe ihn geliebt. Und liebte ich Iphianassa nicht zugleich? In wilder Eifersucht wäre ich vergangen. O herrlicher Atrid, o Völkerhirt, groß und gewaltig wie kein anderer auf Erden, schön in seiner Kraft und Macht, wie Python, an dem Feuer seiner Brust vergehend, glückseliges Los. Halt ein. Vielleicht, dass er noch lebt, dann lenke nicht den Neid der Götter auf ihn nieder. Ja, er lebt. Ich fühle, dass er lebt. Der Tanz verriet es mir, der heilige Rausch, drin meine Seele frei vom Körper, weit und grenzenlos, Verborgenes erkannte. Glückselige Nacht, mir grauet vor des Lichts furchtbarem Anblick zwar, doch auch zugleich wein ich vor Freude. Arme Götter, die nur trockenen Auges sehen und der Tränen entraten müssen. Vater! Vater! Vater! O nahes Wiedersehen! O Glück! Furchtbar ist dieser Eulenruf. Halt ein, denn mich ergreift unselige Bangigkeit. Fast möchte ich wünschen, was dein Taumel ahnt, das möge nie und nimmermehr geschehen. Ich höre Flüstern. Still. Ist hier ein Rasthaus? Ja, für arme Seelen, die Linderung suchend um die Mauern zwitschern. So könnten wir vielleicht willkommen sein. Denn ähnlich arme Seelen sind auch wir. Wir litten Schiffbruch und wir suchen Hilfe. Wo kommt ihr her? Poseidons schwarze Flut spie uns ans Land. Wir bitten beim Korniden. Übt das Gastrecht und sagt uns, wo wir sind. Ihr seid hier nicht am rechten Ort, denn dieser Tempel dient der großen Mutter und ihrer Tochter, auch dem schwarzen Zeus, bei dem das Gastrecht nur Verzweiflung sucht. Dann sind wir doch am rechten Orte, Priester. Wir sind durchnässt, verhungert, müde. Schenkt uns nur einen armen Bissen Brot und lasst uns unterm Tempeldach errasten. Hier ist dein Goldring, Magd. Lauf bis zum nächsten Hof und kauf uns dafür ein wenig Brot und, wenn es sein kann, Milch und Käse ein. Du aber gönne uns nur so viel Zeit, bis wir das karge Mahl genossen. Ich verletze das Gebot der Königin, wenn ich das tue. Und die Heiligkeit des Tempels außerdem. Zieht weiter. Nein! Ich weiß nicht, was es ist. Doch zwingt das Wort des fremden Mannes mich, ihm zu gehorchen. Seid ihr Vertriebene? Wie ihr es nehmen wollt. Der Götter Laune wirbelt uns umher. Das Unglück riss uns aus dem Bett des Glücks, versenkte uns an Reichtum tief im Meer und trieb uns ohne Gnade in die Armut. Was trägst du dort im Gürtel? Hier? Mein Schwert? Was hast du, Fremder, mit dem Schwert zu tun? Nichts mehr, so hoffe ich. Doch noch jüngst zu viel. Gewaltig ist dein Wuchs. Auch deine Stimme erinnert an den allergrößten mich, der je gelebt. Wen meinst du? Der Mykene zur ersten Stadt in Hellas hat gemacht und sich vor Trojas Mauern jüngst verblutete. Ihn meine ich. So erzählt man's hierzuland? Ja, Fremder. Überall. Nicht nur in Argos. In Argos wären wir? Wisst ihr das nicht? Ich weiß nicht, was ich weiß und was ich nicht weiß. Poseidon, der mich hasst, weil Ilion jüngst unter meinem erzenen Fuß zerbrach, lähmt mir das Hirn. So ist's. Ich zweifle nicht. Denn was du da von Troja sagst und dir, ist Wahnsinn. Folgt mir. Nehmt, Freunde, in der Kammer Platz hier nebenan. Eilt euch. Ich tue mehr, als mir erlaubt, wenn ich euch Rast gewähre. Missachte der Königin Gebot. Testor geleitet Kritolaos, den Gefährten Agamemnons, in die Kammer des Tempelwächters. Agamemnon folgt ihnen nicht. Er hat die zurückkehrende Elektra erblickt. O Segensspenderin der Demeter, hab Dank. Reich erst die Gabe des Dionysos, liebwerte Magd, dem durstverzehrten Mann, dem Lechzenden. Du glückseliger Trank, den einst Prometheus von der Göttertafel entwendet und den Menschen hingeschenkt. Du bist ein Landkind, und doch muss ich dich betrachten und betrachten. Was denn? Zieht mich an dabei und stößt mich ab zugleich wie Grauen des Hades. Sag deinen Namen. Nein, sag ihn nicht. Wie soll ich es ertragen, wäre dieser Name der Gefürchtete von allen? Edel bist du von Gestalt, voll Anmut, und du hast das goldene Haar der Atreus-Kinder, das verfluchte Blond. Es lügt den Segen Demeters uns vor, das Korn. Dein Antlitz aber ist voll Leid, und Schreck und Gram befällt mich mehr und mehr bei deinem Anblick. Meine Seele ist da wieder schutzlos. Schutzlos ist mein Herz, als wärst du mein allerliebstes Kind, von blinden Schicksalsmächten mir geraubt. Wer bist du? Einen Namen wüsste ich nur, der dir in solchem Nu gebühren könnte, der höher mir und heiliger als jener des Zeus nie über meine Lippen kommt. Doch dann, du bist ein Hilfesuchender, ein Bettler. Wie hieß der Mann, dessen Namen du nicht aussprichst? Verlange, Fremder, nichts Unmögliches. So sagt uns, Bauersleute, wo wir sind. In einem Lande, das verwaist ist, seid ihr. Ihm fehlt der Herr. Ruchlose Buhlschaft nistet heute im Palaste des verschollenen Königs. Wie heißt der König? Agamemnon. Agamemnon, sagst du, ist verschollen? Ja, er ist nicht heimgekehrt. Und wisst ihr nichts von Troja und von ihm? Gerüchte und nichts weiter. Hat euch niemand gesagt, dass Troja fiel und heute nur ein Haufen noch von grauer Asche ist, in den vermischt vom Wind umhergestäubt das prunkende Geschlecht des Priamos gespenstert? Also ist es wahr, was Klytämnestra sich zu glauben sträubt. Wo aber wäre Agamemnon jetzt, wenn du die Wahrheit sagst um Ilion? Und hat er dessen Fall wohl überlebt? Er war's, der es mit Erzen im Fuß zertrat. Mit Erzner Sohle kehre er dann zurück, die Schlange im Palaste zu zertreten, die unseres Herrschers heiligen Namen täglich mit giftigem Biss zerreißt. Des Meeres Flut, allwogend, nenn ich nackten Schicksalsmacht. Da gibt es selbst für Sieger keinen drin. Hunde des Zeus umkreisten uns auf See. Sie bellten Unheil. Rauchend schwarzen Qualm ausstoßend gleichsam glotzte über uns das Grubenlicht der Artemis. Sie gab mich preis. Verdammend, was sie einst befahl. Und Ate sah ich hinter mir am Steuer sich regen, gnadenlos, bis endlich dann krachend zersplitterte des Seglers Wand. Die Schicksalsbrandung, die drei Schiffe uns zerschlug und allen Reichtum in sich schlang, uns aber wie Gespei ans apische Gefälze auswarf, meiner Heimatstrand, scheint ungesättigt noch nach mir zu gieren. Wer seid ihr? Hört, nun will ich reden, gleich viel, ob es Tod mir bringt, ob nicht. Nicht bin ich eine Magd, wie ihr mich nanntet. Ich bin des Königs Agamemnons Tochter, die Tochter Glytämnestras und die Schwester Iphianassas, die auf Gottes Altar zu Aulis starb, durch meines Vaters Stahl. So fliehe mich. Um deinetwillen und um meinetwillen. Denn du siehst in mir den Tochtermörder, der sich selbst verflucht und in das eigene Herz den Stahl vergrub. Denn nur mit dieser Folter kann er leben. Erbarmen, denn du zeigst mein Opfer mir leibhaftig und leibhaftig meine Blutschuld. Mach sie unsterblich. Verbergt mich. Kommt, ich schließe euch in die Kammer, denn ich höre ein Räder rollen. draußen durch die Nacht. Ich fürchte fast, es ist die Königin. Weh uns. Löst auf die große Wirrnis, Götter. Dies ist kein Tag wie andere. Sternenklar ist draußen zwar die Nacht, allein gewölkter Schicksalsgötter macht uns fast ersticken. Testor! Zu deinen Diensten, Königin. Zu ungewohnter Stunde siehst du mich. Allein unwiderstehlich trieb mich sehr an Kores Altar, meines Kindes Seele der Schattenkönigin ans Herz zu legen. Zum Opfer bringe ich ihr ein schwarzes Lamm. O Ifyanassa, schuldlos reine Jungfrau. Vergib, denn schlafbefangen bin ich noch. Du sagtest, was und bringst, erkläre dich. Ein schwarzes Lamm. Und dies so jählings? Plötzlich? Aus dem Schlaf riss mich ein böser, fürchterlicher Traum. Ein Traum? Ein Traum. Und was, o Königin, hat dir geträumt? Ein Abgrund riss sich auf. Und ihm enthob sich starr ein blutiger Schatten. Ein Mensch. Ein Mann. Gewappnet. Riesengroß. Aus einer Wunde seines Hauptes ganz von schwarzem Blute überströmt. So stand er neben meinem Bette aufgerichtet. Bewegungslos. Ich schrie. Aegisthus kam, er sprach mir zu. Doch niemand konnte mehr mir Angst und Grauen lindern. Unwiderstehlich trieb mich alles her. Wie aber deutest du dir deinen Traum? Hast du wie ich von dem Gerücht gehört, wonach die Griechen über Troja siegten und Agamemnon lebt? Ja, Herrin. Nun, und wenn dies blutige Raubtier wiederkehrt, dies Ungeheuer menschlicher Gestalt, was dann? Nennst du den König dieses Landes so, den Hellas fast wie einen Gott verehrt und der zudem dein Gatte ist? Verflucht! Der grause Tag, der in sein Bett mich riss und mich zur Mutter seiner Kinder macht, die ich gebar, damit er sie. Elektra lebt und ebenso Orest. Apollons Spruch entriss euch, Iphianassa. Und Herrin, wahrlich, Weniger nicht als du hat das holdselige Kind dein Herr geliebt. Mein Herr, leere Worte sprichst du. Verfaulte Hülsen sind es. Wirf sie fort. Als Iphianassa auf dem Altar starb, damals in Aulis, starb der Mörder mit ihr. Wer setzt wohl einen Leichnam sich zum Herrn und legt sich in das Grab zu einem Gatten? Doch gib mir einen Trunk. Es glüht in mir ein Fieber bald. Bald übermannt mich Frost. Und ohne meinen Willen schlagen mir die Zähne aufeinander. Steig, o Herrin, ins Badgewölbe. Nimm ein Bad, so heiß es aus der Erde quillt. Es macht gesund. Ich will's. Schick meine Dienerin. So komm. Testor führt die Königin ins Badgewölbe, geht und geleitet eine alte Dienerin herein, die ein schwarzes Lamm führt. Aus der Kammer des Tempelwächters kommt hastig Elektra und stürzt flehend am Altar nieder. Ein verlassenes Kind. Ihr Götter, so erbarmt euch über mich. Begrabt mich nicht in meines Hauses Schicksal, das wie ein Berggefelse eben jetzt herniederbrechen will auf mich. Er ist's. Der Bettler ist mein Vater. Dort im Quellbad ist die Königin. Ist deine Mutter. Schaff sie hinweg. Sie wird den Vater morden. Und weshalb meinst du das? Es ist gewiss. Komm zu dir. Fasse ruhig ins Gesicht, was nun geschehen muss. Alles muss geschehen, um den Gewaltigen, der jetzt hilflos scheint vor Mutters Tücke, Mutters Wut zu retten. Sie hat den Gatten schon im Traum gesehen, Blut überströmt. So ist er's bald, wenn wir nicht Hilfe schaffen. Was willst du tun? So schnell mich meine Füße tragen, eile ich zur Stadt und mache alles kund. Den Rat der Greise rufe ich zusammen, das Volk, die Wache, alles im Palast und sage, unser Herr ist heimgekehrt, der siegumstrahlte Herrscher, Agamemnon. Und wenn er dennoch ein Betrüger ist? Niemals. Mein Blut hat ihn erkannt. So tue, Tantalide, was du musst. Testor, sage, lief so schnell davon? Die du nun kennst, Elektra. Und warum? Weil du umgeben von Gefahren bist, die sie mit kindlich wilder Blut bekämpft. Und dies schwarze Lamm? Sag es mir, du, der meinen ärgsten Feind erzeugt hat. was das schwarze Lamm bedeutet. Es ist ein Opferlamm. Schweig still. Auch du hast mit dem blutigen Gottesdienst zu tun. Gleich wie dein fürchterlicher Sohn Kalchas, den Nemesis dazu verurteilt. Weißt du von ihm mir etwas zu berichten? Ja. Er ist tot. Er hat sich selbst entleibt. Ich sollte zittern. Sollte weinen. Schreien. Seltsam. Von alledem fällt nichts mich an. Er ist nun bei der Kore, bei den anderen im Hades, wo wir alle uns nun bald in Nacht des ewigen Friedens wiederfinden. Ich aber habe vorher noch zu tun. Vielleicht mehr zu erleiden. Tun und leiden. Im Reich der Nemesis ist beides eins. Langsam erkenne ich nun auch, wo ich bin. Oft war ich hier als Knabe und als Jüngling voll Andacht, kindlich fromm. Heut bin ich hier, ich spüre es, allzu tief gefangen. Dies ist der Sinn, nicht dessen wir bedürfen, o Herr und König. Und du selbst bedarfst, wenn je, der Kraft, die Troja niederwarf. Lehr mich die Götter kennen, armer Greis. Was geht dir vor? Ein Hilfeflehender, unglücksverfolgter Herrin, wird gelabt. Wie fand er dies versteckte Heiligtum? Als Jüngling schon hat es der Mann gekannt. Mehr Licht! Zünd eine Fackel! Nein! Tu es nicht! Ich möchte fort! Geh! Rufe meine Mägde! Nein! Lass! Noch nicht! Woher des Weges kommt er? Von Ilion, das er in Trümmer warf. Du Narr! Der Wahnsinn herrscht in dieser Nacht. Führe den Bettler in die Schlafstadt. Ich wage es nicht. Es lebt ein Eigensinn in seinem mächtigen Haupte, den ich fürchte. Ich zittere so wie du. Oft habe ich mich im gleichen Sinn gefragt, ob deine früh verstorbene Tochter nicht Macht habe, als Empusa uns zu ängsten. Sie hat die Macht, o Greis, und ängstet mich, seit ich sie auf dem Altar hingeopfert. Verschwinde! Fürchte! Königin, komm zu dir. Trau deinen Augen, denn der vor dir steht, ist niemand anderes als dein Gatte Agamemnon. Aus dem Grabe emporgestiegen? Keineswegs. In eines Königs voller Macht und Kraft. Mykenes Herr, dein lang vermisster Gatte. Pfui! Wegwurf, Auswurf, Bettler. Wagst du das, dem widerlichen Atem zu vertrauen, der deinem ekelhaften Schlund entströmt? Wahr möchte es etwa sein, sofern Erinnyen des Kindes mörderflugbeladenes Haupt mit widerlichem Grind gezeichnet. Dann warst du einst, was längst du nicht mehr bist. Dann ist das Tempelhaus, das du betrittst, entweiht. entehrt durch deine Gegenwart. Der Trank, den du geschlürft, ist weggeschüttet. Unrat zu Unrat. Führe mich ins Bad, das hier mit heiliger Woge kochen quillt. Du wirst in mir den König wiedersehen sogleich, vom Schmutz der Pilgerschaft gereinigt. Du lügst! Du bist der nicht, der du zu sein mit dreisten Worten lügst. Und wärest du's, du bliebest trotzdem unrein. Kein Reiner hat Gemeinschaft mehr mit dir. Der Tempel stößt dich aus. Das heilige Bad wird niemand dir bereiten. Und Bewirtung gibt deinem Wirt der Götterrachepreis. Dank dir für deinen heimatlichen Gruß, holdseliges, treues Weib. Der Herrscher aller ist freud und freundlos, wie mir längst bekannt. Doch deines Elends Tiefe, die erst nun mit ihrem letzten Jammer sich erschließt, macht das bis jetzt Erlittene zur Lust. Doch wisse, sturzbachartiges Geplärr wie deines Weib, es hat mich nie gebeugt. Hör mein Gebot und rüste mir das Bad. Ich will das Bad dir rüsten. Sage mir, was blinkt in deiner Hand? Ein schwarzes Lamm zu opfern bin ich hier. Zum Wohle meiner hingewürgten Tochter. Und dazu dienen soll das Doppelbeil. Doch du? Wer gibt dir ein Recht, dir dies zu fragen? Betrüger, der für meinen Herrn sich ausgibt. Ich fühle wohl, du weißt es, wer ich bin. Und wenn du es nicht wusstest, wiss es jetzt. Ich bin der Herr des Hauses, das du dein nennst. Der Herr von Argos bin ich außerdem. Zu meinen Füßen liegt ganz Griechenland. Und Phrygien dazu, dass ich zertrat. Und gibt es den Ägist, von dem ihr zetert, so stirbt dabei durch mich schmachvollen Tod. Ja, jetzt erkenne ich den gewaltigen Titanen, der die Götter zittern macht. Um Gnade bitte ich dich, vergib der Gattin, die selig neu sich deinem Bette schenkt. Unwürdige Hüllen streif ich nun dir ab im heiligen Bade. Demutvoller Ehrfurcht wasch ich dich rein, so dass vergossenes Blut vergessen oder nur noch Märchen ist. Dein bin ich, dein, nur dein. Ich höre Lärm. Des angestammten Herrschers Wiederkehr ward ruchbar. Mykenes Volk kommt seinen Herrn zu grüßen. Er ist nicht tot. Er lebt. Er lebt. O jubelt, jubelt mit mir. Nun aber schweigt, denn nun beginnt das heilige Bad, das jeden, dem die Gnade es gewährt, von allem reinigt, was nicht göttlich ist. Klytämnestra geleitet Agamemnon durch die Tür, die zum heiligen Bad führt. Thestor und Kritolaos verharren in andächtiger Stille. Das wird geschehen. Wie ein Weltbrand überflutet uns dies alles. Was ist gut daran? Was schlimm? Was hat sich hier begeben? Und wo ist die Königin? Dies war ein Hilferuf. Mit Menschenlauten ist es nicht zu sagen. Es starb ein Mann. Durch wen? Ich weiß es nicht. Wer war der Mann? Frag nicht. Ich weiß es nicht. So lass mich selber sehen. Vergeblich ist's. Du siehst blutüberströmtes Fleisch. Sonst nicht. Ich schlug mit der Axt, schlug blindlings. Oh, dieser Laut, der grässliche, als ihm das Haupt zerbrach, dem Halbgott. Durch meine Hand, der heilige Quell ist rot von Blut. Sein Blut? Mein Blut? Wer weiß? Wach auf! Fast weiß ich nicht mehr, wer du bist. Ein Weib, ein Fremdes? Oder Clytemnestra? Wo ist der Schurke, der dich überfiel? Noch immer hält das Räuberwesen sich in unseren Bergen. Doch nun rot ich es aus. Das zu bedeuten? Still. Still. Nun hilf mir. Wasch mich rein von Blut. Was er an meiner Tochter Iphianassa getan, nun tat ich's ihm. Es ist geschehen. Ägist, Geliebter, kehre dich von mir nicht ab. Denn nicht zuletzt um deinetwillen ist das grässlich Urgewaltige geschehen. Tritt neben mich, wie ich mit offener Stirne. Dein Vater war Thyest, des toten Vater Atreus. Und Atreus stieß Thyestes aus ins Elend. Doch er kehrte wieder heim und ward von Atreus hingemordet. Schreckliches, grauenvolles Weib. Du bist der Wahnwitz selbst. Was ist geschehen? Ich habe keinen Teil daran. Du Wicht, du Spottgeburt der Tantaliden, du Schmarotzer in des Atreus Bett und Haus, womit 10 Sommer lang du mich bedrängt, den König abzutun, wenn er nur auftaucht, davon rückst du nun ab, da es geschehen ist. Du hast ihn hingemordet. Du, nur du gabst meiner Axt den ungewollten Schwung. Dein böser Dämon hat mir beide Hände unlöslich fest an ihren Stiel geleimt. Nun wird das Ungeheure langsam klar. Wer Agamemnon denn zurückgekehrt? Oh, du bist blind, bist taub, du schläfst. Ein jeder Grashalm, der in Argos weht, wusste davon. Vom allerersten Schritt, mit dem der Gottmensch Heimatgrund betrat. Du Knirps, du Nichts. Wer bist du und wie heißt du? Rede nicht. Du bist kein Etwas. Nein, du bist ein Nichts. Wie konnte ich jemals alles das vergessen? Ist alles, wie ich ahne, oder weiß, so möchte ich jetzt vergehen. Flucht, nur Flucht. Flucht nicht ins Leben, Flucht in den Tod. So leicht entrinnst du unserem Schicksal nicht. Du lebst. Kein Auge wende ich mehr von dir, bis wir den grausen Becher ausgetrunken, gemeinsam bis zur Neige. Weib, schenk mir den Tod. Nimm dieses Schwert. Sag, dass ich deinen Gatten hingemordet und du ihn also gleich an mir gerecht. Verzeih mir alles, Liebste. Bleibe bei mir. Vielleicht, dass doch ein Tag uns wieder scheint, wo uns der Ton der Syrings ruhig macht und im verborgenen Grün der Auen uns Vergessen schenkt. Mit einem Schein von Glück. Sprich nichts von Syrings, nichts von Lämmerherden auf blumigen Wiesen. Was uns beiden blüht, ist ein schmachvoller Tod. Schmachvoller Tod vor allem dir, du Pest in unserem Land, du Feuerbrand, der Atreus Haus verzehrt, hungriger Wolf, der unsere Herden auffrisst und meine Mutter schändet Tag um Tag. Dort drinnen liegt, was anzusehen nur der untere und obere Zeus sich weigern. Allein die Strafe naht. Von Sparta kamen und überall her boten in die Stadt. Verschlagene Schiffe meines Vaters sind im Hafen von Korinthos eingelaufen, fast bis zum Sinken angefüllt mit Sklaven, Purpur und Gold und grenzenlosem Reichtum. Man weiß nun in der Stadt, der Ilion mit eines Halbgotts Stärke überwand, der fast allmächtige Herrscher ist nun hier. Man kommt mit Jauchzen, ihm zu huldigen. Von Siegesjubel rings erschallt die Luft. Troja, die Stolze, die Hochfahrende, sank hin, züchtigt von dem Griechenschwert. Stumm ist die Welt. Selbst die Kroniden halten für einen Augenblick den Atem an. Es schweigt die Luft. Regt sich kein Blatt am Baum. Bekränzt auf goldenem Wagen, der bespannt mit Götterpferden aus Poseidons Zucht, so zog der allgewaltige Sieger ein in das beglückte Land, das ihn gebar. Nike hat unter Blumen ihn verschüttet fast, des Sieges Wagensräder beinahe erstickt. Heil, König Agamemnon! Wovon ihr Greise sprecht, wir wissen's nicht. Nichts drang von alledem zu unserem Ohr. Hier ist ein weltvergessenes Heiligtum der Erdenmutter und Persephoneiens und ihres fürchterlichen Gottgemahls. Wir brachten ihnen in der Stille Opfer. Was faselt ihr von Trojas Untergang? Wo ist der goldene Siegeswagen? Wo Poseidons göttlich schnaubendes Gespann? Die Blumen, wo darin ihr Huf erstickt? Die Siegesgöttin, wo die Lorbeer regnet? Betrogene Narren, packt euch, geht nach Haus. Nicht eher, bis ihr Klarheit uns verschafft und Wissen, nicht Vermuten uns bewährt. Es heißt, dein Gatte nahm den Weg zu dir, o Königin. Wo ist er? Unser Ruf gilt ihm, dem Trojasieger, und nicht dir. Er gilt vor allem unserem Herrn und König. Wo zeigt uns endlich Agamemnon? Wo ist er? Gerichtet hab ich ihn mit diesem Beil. Weib, Hast du das gesprochen? Hörtet ihr, was ich vernahm aus dieses Weibes Mund? Was ihr an meinem weißen Kleid erblickt, ist meines einstigen Gatten rotes Blut. Der Königspurpur, den ich um ihn legte, zu würdigem Empfang. Wer gibt dir solche Reden ein, die nur von Wahnsinn zeugen, der sich selbst nicht kennt? Denn wäre wirklich wahr, was du hier lügst, selbst die Erinnien müssten drob erschaudern. Du Tor, ich kenne sie. Sie kennen mich. Haustiere gleichsam sind's der Tantaliden und der Atriden. Brandig, schwarz und rot umwölkter Qualm des Schreckens unserer Häuser, darin Blutrache unermüdlich zuckt und hin und wieder blitzt mit Mord und Totschlag. Aus Hades Tiefen klirrt die Kette. Hört! Taucht auf mit diesem und mit jenem Glied und wird nach unten wiederum gezogen. Ein unzerreißlich Band, das Rache heißt. Ihr Narren, Närrchen, Sperlingsvölkchen, das von Gott und Welt nichts weiß und Honig nascht, geht heim. Wir gönnen gern euch eure Torheit. Doch wagt es, Kinder, nicht, euch einzumischen, wo Götter mit Titanen hadern und Halbgötter mit den Göttern wiederum. Ihr wollt mich richten und ihr wollt mich strafen? Das lieber lasst getrost mir selbst. Groß wie die Tat war, mess ich selber mir das Leiden übermenschlich zu. Das glaubt mir. Orest! Orest! Ich rufe dich, Orest! Sie hat uns unseren Vater hingemordet! Geht nun nach Haus! Denn was ich hier begab, ist nur der großen Sache. Du nennst dich König? Niemand sonst im Land hat's je getan. Wir bissen unsere Zunge uns lieber ab, als diesen heiligen Rang dir einzuräumen. Dort liegt Elektra. Und wir stimmen ein in ihren Schrei nach dem vertriebenen Bruder. Orest, rechtmäßiger Herrscher, kehre heim und räche. Räche! Räche deinen Vater! Recht so! Zu Kindern werden Greise und so rufen Kinder denn mit Recht nach Kindern. Gegönnet sei euch Mutterbrust und Milchnapf. Kommt heim. Kommt heim aus diesem eklen Kreis. Hier triumphiert der Atem der Verwesung. Feuer an der Göttin Haus. Es soll zu Asche werden. Doch der Quell, der heiße, blutige, heilige Quell, quillt weiter. Bald wächst das Gras all überall und deckt das Gestrige, das einst Gewesene zu. Doch weh, der heiße blutige Quell quillt weiter. Was ist geschehen? Was war's? Fast weiß ich's nicht. Doch freilich, ja. Ich hatte einen Traum. Er jagte mich von meinem Bett auf. Ich floh vor ihm, doch ließ er mich nicht los. Ich habe ihn bis zu Ende nun geträumt. Vorbei. Komm fort, Ägist. Nun heißt's, erwach. Sie hörten Agamemnons Tod von Gerhard Hauptmann. Mit Walter Frank als Agamemnon, Gerda Müller, Klytämnestra, Hilde Körber, Elektra, Erwin Biegel, Ägist, Robert Taube, Testor, Walter Werner, Grete Laus, die Greisen waren Max Grothusen, Rudolf Klicks, Kurt Keller-Nebri, Georg Georgi und andere. Sprecherin Alice Decali. Komposition Boris Blacher, Ton Gerd Neumann, Regie Hans Korngiebel. Produktion Dias 1946.